Ein wenig später, nämlich seit dem 16. Jahrhundert, wurde aus ganz Brasilien über die verheerende Ausbreitung von Pocken und Masern berichtet. Zusammen mit der Versklavung indigener Bevölkerungsgruppen, Mord- und Zwangsumsiedlungen in Städte, welche die Übertragung von Krankheitserregern begünstigten, verminderte sich der anfangs heftige Widerstand gegen die portugiesische Expansion in die immergrünen Regenwälder des Amazonasbeckens, mit denen zurechtzukommen sich zahlreiche europäische Expeditionen als vollkommen unfähig erwiesen hatten. Hätte es die mikrobiologischen blinden Passagiere nicht gegeben, man könnte sich kaum vorstellen, wie einige der großartigen Städte und der größten, mächtigsten Staaten, die es überhaupt zu jener Zeit auf der Welt gab, so schnell einer Invasion hätten erliegen können. Gewiss, in vielen der aufgeführten Fälle nutzten die indigenen politischen Rivalen die Europäer zum eigenen Vorteil aus. Aber die Europäer machten indigene Bevölkerungsgruppen zu Arbeitssklaven. Die Kriege führten zu Mangelernährung und es kam zum Zusammenbruch der vorhandenen politischen und sozialen Strukturen. Wie wir aus neueren Erfahrungen mit Pandemien wissen, ebnete das alles zweifellos den Weg für die vielleicht schlimmste epidemiologische Katastrophe aller Zeiten. Diese zweifellos entsetzlichen Auswirkungen sind heute gut belegt und die Krankheiten spielen in Diskussionen über den Ablauf der frühen europäischen Expansion eine wichtige Rolle. Das heißt aber nicht, dass sich der Kolumbus-Effekt überall in den Tropen genau nach demselben Muster abgespielt hätte. Vielmehr gestalteten Europäer und Indigene ihre neuen Beziehungen auf ganz unterschiedliche Weise. Als die Spanier beispielsweise 1565 auf den Philippinen eintrafen, besiedelten Miguel López de Legazpi und sein Steuermann Andrés Ochoa de Urbanete y Serrain die Insel Cebu und 1571 hatten sie Manila, das heutige Manila, erobert. Dabei könnten zwar europäische Krankheiten ebenfalls eine Rolle gespielt haben, aber eine größere Immunität der Einheimischen, die verstreuten Siedlungen und andere politische Strukturen führten dazu, dass Gegenwart und Kolonialherrschaft der Spanier anderen Gesetzmäßigkeiten folgten. Ein langwieriger Zermürbungskrieg gegen die bestehenden Sultanate Maguindanao, Lanao und Sulu verschafften den Spaniern in diesen Teilen des Archipels weder die wirtschaftliche noch die politische Vorherrschaft. Eigentlich endeten diese Kämpfe nie. Auch heute toben auf der Insel Mindanao Konflikte zwischen der Regierung der Philippinen und islamistischen Extremisten. Die Spanier begingen auf den Philippinen viele Gräueltaten. Schon in den ersten 5 Jahren, in denen sie sich auf der Insel Luzon angesiedelt hatten, plünderten Soldaten die Dörfer, beschlagnahmten Lebensmittel und versklavten die Bewohner. Ähnlich Ende des 17. Jahrhunderts. Damals verschwanden Einheimische, die zum Christentum konvertiert waren, im Cagayan-Tal aus Missionsstationen, weil sie der nachgewiesenen Misshandlung durch Soldaten aus einer Garnison in Itugut entgehen wollten. Auch hier ist der Widerstand der indigenen Bevölkerung deutlich zu erkennen. Archäologische Ausgrabungen und wissenschaftliche Datierung haben gezeigt, dass die majestätischen, von der UNESCO geschützten Reisterrassen von Ifuago, die uns in Kapitel 7 bereits kurz begegnet sind, in vorkolonialer Zeit zum Anbau von Taro dienten. Später wurden sie von der großen Bevölkerung der Provinz, die sich durch Flucht ins Hochland der spanischen Herrschaft in den Niederungen entzog, erweitert und neuen Zwecken zugeführt.